Dialoge Seite 300. Es ist besonders wichtig, dass ein Herrscher, welches immer auch seine Geisteskraft sein möge, in ihr stets die notwendigen geistigen Hilfsmittel finde.